Die amerikanische Besatzungsbehörde für Bayern hat mich zum bayerischen Ministerpräsidenten bestellt. Die neue bayerische Landesregierung nimmt ihre Arbeit unter der Hoheit der Militärregierung nunmehr auf. Die Mitglieder der neuen Landesregierung sind keine Vertreter irgendeiner politischen Partei der früheren Zeit. Sie haben vor 1933 den verschiedensten politischen Parteien angehört oder sind parteipolitisch überhaupt nicht hervorgetreten. Alle Männer der neuen bayerischen Landesregierung waren die letzten 12 Jahre hindurch offene Gegner des nationalsozialistischen Systems. Alle haben für ihre Überzeugung Beruf und Brot aufs Spiel gesetzt. Viele haben in politischer Haft und in Konzentrationslagern gelitten. Sie stammen aus allen Schichten des Volkes, aus allen Bekenntnissen. Sie haben ihre Aufgabe übernommen im Auftrag und unter der Hoheit der Militärregierung, aber als Söhne der bayerischen Heimat und ihres Volkes. Sie haben sie übernommen aus Pflichtgefühl. Der wäre der größte Tor, der in dieser Stunde ein öffentliches Amt aus kleinlichem Ehrgeiz übernehme. Denn was die 12 Jahre nationalsozialistischen Größenwahns und Verbrechens in unserem Lande nach einem leichtsinnig beschworenen Krieg hinterlassen haben, das ist ein Ruinenfeld, wie es Europa noch nie gesehen hat. Ich habe leider den Eindruck, dass sich das deutsche Volk der Größe des Elends und des Zusammenbruchs noch gar nicht voll bewusst ist, denn allein die Nationalsozialisten und Militaristen und die Wirtschaftsführer, die sie unterstützten, verschuldet haben. Unsere Manneskraft sank in diesem Krieg eines Wahnsinnigen dahin. Unsere Mütter und Frauen weinen um Millionen toter oder verkrüppelter Söhne und Gatten. Unsere Städte sind Ruinen. Unsere Industrie ist zerstört. Unsere Landwirtschaft und unsere Forsten sind ausgeplündert. Unser Volkswohlstand auf Jahrzehnte vernichtet und das Schwerste von allem, unsere Jugend ist in HJ und BDM verzerrt. Dem deutschen Volke ist die Ehrfurcht vor dem Heiligen und das Grauen vor dem Verbrechen in 12 Jahren Antichristentums genommen. Der deutsche Name in der Welt durch Verbrechen ohne Zahl und ohne Maß geschändet, auch wenn hunderttausende Deutsche selbst die Opfer waren und viele Millionen sie nicht wollten. Wir wollen nun keine Macht übernehmen. Wir wollen eine Pflicht übernehmen und eine Aufgabe. Nämlich unsere Heimat aus einem Ruinenfeld, das Leben und jenes Maß von Glück zu erobern, ohne dass das Leben nicht lebenswert wäre. Die Militärregierung hat uns diese Aufgabe gestellt. Diese Aufgabe entspricht aber schon unserer eigenen inneren Überzeugung. Sie besteht nicht nur darin, dass der Beamtenkörper des Staates und der Gemeinden sowie die Wirtschaft von allen gereinigt wird, die Mitschuld an dem deutschen Elend tragen, weil sie der nationalsozialistischen Partei, der Mörder in Deutschland, aktiv angehört haben und für sie tätig waren, welchen Teil der Aufgabe wir mit unerschütterlicher und ausnahmsloser Gerechtigkeit erfüllen werden. Die Lasten des Wiederaufbaus werden ungeheuer sein. Die Schuldigen am Elend des Volkes müssen den größeren Teil davon tragen. Die neue Landesregierung wird sie mit ihrem Unrecht erworbenen Gut und ihrer Arbeitskraft heranzuziehen wissen. Um jede Wiederkehr des Nationalsozialismus unmöglich zu machen, müssen wir unserem müden, enttäuschten und hoffnungslosen Volk, aber vor allem neuen Geist und neue Ziele mit neuer Hoffnung geben. Wir brauchen seelische Stärke in der kommenden Zeit der Not. Den nationalsozialistischen Terror haben in den letzten 12 Jahren am stärksten widerstanden die Kreise, die in fester christlicher Weltanschauung Gott fürchteten und daher auch Gott mehr gehorchten als den Menschen. In den Tagen des Zusammenbruchs ist die Achtung vor Gesetz und Recht in weiten Kreisen gesunken. Das Staatsgefüge ist mit dem Zusammenbruch der Reichszentralgewalt, mit der Unterbrechung des Verkehrs und mit dem Versagen der Polizeimacht geschwunden. Die neue bayerische Landesregierung ist nun gebildet. Die staatlichen und gemeindlichen Behörden eine saubere Rechtsprechung üben, das Recht wird wieder heilig sein. Gott gebe uns Kraft zum Weg.